Sie zelebrieren eine große Feier zu der Tanzmusik von Rob und Chris. Eine Party, die geht so, so, so. Ich kann die Hitze spüren, lass mich von ihr verführen. Körper deformieren, es droht zu eskalieren. Membrane explodieren, die Luft scheint zu vibrieren. Die Funken schlagen schon, es droht Eskalation. Eskalation. Ja, es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Die Party droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Eskalation. Bis in die frühen Morgenstunden, bis zur Eskalation. Eine Party, die geht so, so geht eine Party, die geht so, so, so geht eine Party, die geht so, so, so geht eine Party, eine Party, die geht so, so. Ich kann die Hände sehen, wie sie nach oben gehen. Körper dehydrieren, es droht zu eskalieren. Der Club kontaminiert, hermetisch abgeschirmt. Intensivstation ist dort, Eskalation. Eskalation. Ja, es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Die Party droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Es droht zu eskalieren. Denn diese Party hier, die geht. Eskalation.